nicht gefrustet, stach nicht, hätte verzagt. Die Karriere leider nicht nach oben gefallen und jetzt bin ich zu betagt. Alle meine großen Idole zogen an mir vorbei. Der Traum, einmal berühmt zu werden, ich war nicht dabei. Ich träumte von der großen Kohle, von Frauen, Geld und Ruhm. Doch jetzt muss ich es langsam einsehen, die Zeit ist für mich um. In den Club der 27 komme ich einfach nicht mehr rein. Ich bin einfach viel zu alt für diesen Scheißverein. Ja, der Club der 27 bin ich wirklich schon zu alt. Meine Zeit ist noch nicht gekommen und ich verbiss noch nicht den Ball. Mein Leben lang verfolgte ich den Traum, auf einer großen Bühne zu stehen, vor tausenden Menschen zu spielen. Wie schnell solche Träume vergehen. Mein Leben schien für mich gelaufen. Ich hatte mein Ziel nicht erreicht. Ich war einfach nur ein kleiner Fisch inmitten eines großen Teichs. In den Club der 27 komme ich einfach nicht mehr rein. Ich bin einfach viel zu alt für diesen Scheißverein. Ja, der Club der 27 bin ich wirklich schon zu alt. Meine Zeit ist noch nicht gekommen und ich verbiss noch nicht den Ball. Doch ich wurde eines Besseren belehrt. Es gibt noch was anderes im Leben, was wichtiger ist als Geld und Ruhm. Und das ist Freude zu geben. Eine Familie und Freunde zu haben ist das Wichtigste auf der Welt. Seinen eigenen Weg im Leben gehen, das ist das Einzige, was zählt. Einfach nicht mehr rein. Ich bin einfach viel zu alt für diesen Scheißverein. Ja, der Club der 27 bin ich wirklich schon zu alt. Meine Zeit ist noch nicht gekommen und ich verbiss noch nicht den Ball. In den Club der 27 komme ich einfach nicht mehr rein. Ich bin einfach viel zu alt für diesen Scheißverein. Ja, der Club der 27 bin ich wirklich schon zu alt. Meine Zeit ist noch nicht gekommen und ich verbiss noch nicht den Ball.